Zum 22. Todestag von Genossen Kim Il-sung veröffentlichten die Nationale Soziologie Studiengesellschaft von Venezuela und die Gesellschaft für Freundschaft und Solidarität zwischen Venezuela und Korea ein gemeinsames Bulletin. Man würdigte in einem Beitrag des Bulletins die unvergänglichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Souveränität der ganzen Welt. Das Bulletin zeigte die Fotos über die glücklichen koreanischen Kinder.